B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen: Kämpfen um Glaubwürdigkeit, Nicolas Sarkozy und seine Affären, Hoffen auf ein besseres Leben, minderjährige Migranten und ihr Schicksal auf den Kanaren, Plädieren für Flexibilität, Anbau von Genpflanzen und die geplanten Regeln der Europäischen Union, Vermitteln in Transnistrien, der Konflikt und das gemeinsame Vorgehen Russlands mit der EU sowie schließlich Klüngeln am Stammtisch, Deutsche in Österreich und ihre Piefke-Connection. Nein, Affären geht er nicht wirklich aus dem Weg. Wenn es sich mal zur Abwechslung nicht um sein Liebesleben handelt, dann muss sich Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy mit Korruptionsvorwürfen herumschlagen. Illegale Parteispenden, dreiste Lügen, geheimnisvolle Briefumschläge aus dem Hause L'Oréal, pure Verleumdung. Und damit es alle auch erfahren, ließ sich Nicolas Sarkozy Anfang vergangener Woche von einem Fernsehjournalisten auf der Terrasse des Élysée-Palastes zur besten Sendezeit interviewen. Für kritische Nachfragen war die Zeit indes leider zu knapp. Burkhard Birke kommentiert. Zu spät, zu wenig überzeugend, zu abgedroschen. Mit diesem Fernsehinterview hat Präsident Sarkozy die Wogen der Entrüstung allenfalls vorübergehend geglättet. Längst ist klar, worum es hinter der Affäre Betancourt-Wörth tatsächlich geht. Das Image der Politikerkaste und die Glaubwürdigkeit des als Reformers angetretenen Präsidenten. Der hat längst kapiert, dass seine einzige Chance ein Erfolg der Rentenreform und der Haushalts- und Wirtschaftspolitik ist. Umso verbissener gelobt er, auf Reformkurs und seinen Idealen treu zu bleiben. Welches freilich sind seine Ideale? Nicolas Sarkozy selbst behauptet von sich, er sei kein Ideologe. In der Tat ist er ein Macher, einer, der sich in alles reinmischt, nichts delegiert und ständig in den Medien Präsenz zeigt. Es sei denn, es wird brenzlig und es gäbe ausnahmsweise wirklich einmal etwas Wichtiges zu sagen, etwa wie das denn mit den Bargeldumschlägen im Hause Betancourt war. Nach tagelangem Schweigen beteuerte Sarkozy seine und die Unschuld des auf seinen Rat endlich als Schatzmeister der Partei zurückgetretenen Arbeitsministers Éric Woerth. Konkrete Beweise existieren in der Tat nicht. Es steht die Aussage der Buchhalterin der Familie Betancourt gegen die ihres Chefs und der anderen Beschuldigten. Natürlich kann man argumentieren, dass hier eine Vendetta der wegen des Mutter-Tochter-Erbstreits entlassenen Buchhalterin und übrigens auch des Dieners inszeniert wird, bei der die Medien mit makabren und unliebsamen Details aus dem Haus der Multimilliardärin gespeist werden. Das Problem der Präsidentenmonarchie in Frankreich ist jedoch, dass 2/3 der Bevölkerung laut Umfrage ihre Politiker für korrupt, für bestechlich, kurzum die Theorie mit den Bargeldumschlägen für plausibel halten. Die Politik hat auch wegen der Zigarren- und Dienstwohnungsaffären ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und das gilt nicht zuletzt für die sozialistische Opposition, die gerade in Marseille mit einem Skandal zweckentfremdeter öffentlicher Mittel zu kämpfen hat. Im Bling-Bling seiner Anfangszeit als Präsident hat Sarkozy den goldenen Touch des Reformers verloren, sein wertvollstes Kapital verspielt, den Vertrauensvorschuss und seine Glaubwürdigkeit. Die Erbsünden seiner ersten Tage im Amt holen den Präsidenten in Zeiten der Krise immer wieder ein. Die Siegesparty mit den Reichen und Mächtigen im Land am Wahlabend im Nobelrestaurant Fouquet's, die Ferien auf Einladung eines Milliardärs, die Begrenzung der Abgabenlast auf 50% maximal, die Frau Betancourt allein im ersten Jahr 30 Millionen Euro Steuerrückzahlung brachte, die sie weiß Gott nicht braucht. Andererseits muss die krisengeplagte Bevölkerung den Gürtel enger schnallen, leidet an Arbeitslosigkeit und schrumpfenden Einkommen, während die Statistik den Reichsten im Land erneut steigenden Wohlstand bescheinigt. Es ist die soziale Unausgewogenheit der Politik, die Gewerkschaften und Opposition, ja selbst Konservative wie der frühere Premierminister de Villepin zu Recht anprangern. Nicolas Sarkozy freilich ist Gefangener seiner ständigen Wahlkampfrhetorik und tritt eine verzweifelte Flucht nach vorn an. Mögen ihm die Reformen gelingen, denn das Land braucht sie. Es braucht aber vor allem glaubwürdige Politiker. Ein Kommentar von Burkhard Birke. Anders als in Griechenland werden minderjährige Migranten in Spanien nicht monatelang in Gefängnisse gesperrt. Auf den Kanarischen Inseln etwa bekommen sie eine Unterkunft, gehen zur Schule, lernen Spanisch und hoffen, dass sie mit 18 eine reguläre Arbeit bekommen. Gelingt das, kann der Traum von einem besseren Leben in Erfüllung gehen. Ohne Job aber rutschen die Jugendlichen in die Illegalität ab, die Abschiebung droht. Marcel Burkhardt über das schwierige Schicksal afrikanischer Kinder auf der Suche nach einem besseren Leben in Europa. Die Wellen des Atlantiks schlagen sanft ans Ufer von Arinaga. Kinder spielen im warmen Wasser, alte Männer blicken hinaus aufs tiefblaue Meer. Ein Ferienidyll auf Gran Canaria, 1200 Kilometer südlich des spanischen Festlands, nur 200 Kilometer westlich von Afrika. Für Flüchtlinge endet hier eine Fahrt durch die Hölle. Es war eine furchtbare Reise. Viele Menschen sind gestorben. Sie kannten das Meer nicht. Sie wussten nicht, dass die Reise eine Woche lang dauern würde. Es gab zu wenig Trinkwasser an Bord. Da haben die Leute vor lauter Durst Salzwasser getrunken und sind gestorben. Ibrahim wollte herauskommen aus Armut und Perspektivlosigkeit im Senegal. Vor 2,5 Jahren wagte er mit einem Fischerboot die Überfahrt zu den Kanaren. Da war er gerade einmal 15. Fast 3000 junge Afrikaner sind in den vergangenen 4 Jahren auf den Kanaren gestrandet. Bis zu ihrem 18. Geburtstag fallen sie unter das Jugendschutzgesetz. Ibrahim lebt im größten Zentrum für minderjährige Einwanderer auf Gran Canaria. Das Heim liegt im Industriegebiet von Arinaga, 3 Kilometer vom Strand entfernt, direkt neben einer Autofabrik. Es gibt schönere Orte für Heranwachsende, aber hier erhalten sie, was sie jetzt brauchen, erklärt der Heimleiter Gabriel Orihuela Solares. Wir wollen die Jungen in unsere Gesellschaft integrieren. Erstmal bekommen sie deshalb Spanischunterricht. Die Sprache ist ja das Wichtigste, um sich zurechtzufinden. Bei manchen fangen wir quasi bei Null an, also mit Alphabetisierungskursen. Manche haben in ihren Ländern nie eine Schule besucht. Für diese Jungen heißt es, lernen, einen Stift zu halten, zu schreiben, zu rechnen. Dazu eine neue Sprache. Nach einem Jahr können die Schüler schon lebhaft auf Spanisch diskutieren. Die nächsten Schritte sind Berufsförderkurse und Praktika. Ihr Heimleiter hat Klinken geputzt bei Handwerkern, Hotels und Restaurants. Mit Erfolg. Inzwischen unterstützen 17 Betriebe das Projekt, nehmen Praktikanten und Lehrlinge auf. Durch die Praktika an den Firmen bekommen die Jungs eine echte Chance auf einen Arbeitsplatz. Das kostet sie eine Menge Kraft, aber sie sehen, dass es sich lohnt. Und es ist ja ihr wichtigstes Ziel, eine gute Arbeit zu finden. Rund die Hälfte der 47 Jungen im Heim wird in diesem Jahr 18. 8 haben schon einen Vertrag und das ist wichtig. Denn nur wer eine feste Arbeit nachweisen kann, darf, auch wenn er volljährig ist, sicher bleiben. Den anderen droht die Abschiebung. In der Wirtschaftskrise hat Spanien die Verfolgung von Menschen ohne gültige Papiere verschärft. Auch sonst trifft die Krise die jungen Einwanderer hart. Carmen Steinert-Cruz ist als Jugendschutzbeauftragte der Kanaren für junge Spanier, aber auch für Einwanderer verantwortlich. Sie sieht die Situation mit Sorge. Wir haben hier eine Menge gut ausgebildeter junger Spanier, die gerade keine Arbeit finden. Die Situation ist für alle Jugendlichen hier sehr schwer. In der Krise schaffen es also nur die mit der besten Ausbildung. Aber der Staat muss 65 Milliarden Euro sparen und auch Förderprogramme für die Jugendlichen bleiben da nicht verschont. Wir haben noch 4 Millionen Euro, um die Einwanderer zu integrieren. Auch um ihnen zu helfen, wenn sie nicht gleich eine Arbeit finden. Aber 4 Millionen Euro, das ist absolut nichts. Doch egal, wie groß die Sorgen derzeit sind, die Jungen von Arinaga lassen sich die Vision von einer goldenen Zukunft in Europa nicht zerstören. Ibrahim macht gerade ein Praktikum bei einem Bäcker. Die Arbeit gefällt ihm. Er glaubt an seine Chance. Ich dachte immer, die Europäer sind die reichsten Bewohner der Erde. Und das glaube ich auch heute noch. Hier gibt es Reichtum. Hier kannst du leben. Bei uns daheim gibt es kein Geld. Hier lässt es sich viel leichter finden. Ibrahim spricht fast perfekt Spanisch, hat gute Noten in der Schule. Vor einigen Tagen ist er 18 geworden. Bald wird er das Heim verlassen. Nun hofft er auf eine Lehrstelle. Beim Fußballspiel im Hof wirkt er fast schwerelos, obwohl er in Badeschlappen antritt. In einer Pause schlurft er in den Schatten, winzige Schweißperlen glänzen auf seiner Haut. Er blinzelt. Eines Tages werde ich zurückgehen und Ferien machen im Senegal. Meine Mutter sehen, meine Schwestern und Brüder. Ich möchte eine gute Zeit mit ihnen haben, aber dann auch wieder hierher zurückkehren, ganz sicher. Auf keinen Fall will er noch einmal auf ein Boot. Ibrahim deutet hoch zum Himmel auf ein Flugzeug. So will er nach Dakar reisen. Er lächelt schüchtern. Aber jetzt sei erst einmal Zeit fürs Kämpfen und Lernen, meint er. Und doch denkt auch er an seine Familie, wenn die Jungen aus dem Heim abends zusammensitzen und singen von der Sehnsucht nach einem besseren Afrika. Afrika, Afrika, despierta Afrika, tu puedes Afrika. Wer Pflanzen genetisch manipulieren möchte, der soll es in der EU in Zukunft auch tun dürfen. Wer es dagegen verbieten will, bitteschön, auch dem Verbot steht nichts im Weg. Das geht zumindest aus einem Richtlinienvorschlag der EU-Kommission hervor, der am vergangenen Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde. Die Länder könnten mit der neuen Regelung ihren eigenen Interessen gerecht werden, frohlockt der EU-Gesundheitskommissar und plädiert so für mehr Flexibilität. Eine Mogelpackung sei das, meinen Kritiker der geplanten Richtlinie, und zwar sowohl Naturschützer als auch Befürworter genmanipulierter Landwirtschaft. Martin Bohne kommentiert. Es passiert eher selten, dass die EU freiwillig auf Zuständigkeiten verzichtet. Aber in dieser Woche ist es passiert. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass künftig jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden kann, ob er den Anbau von genveränderten Pflanzen erlaubt oder nicht. Zurzeit ist das nur möglich, wenn man eine stichhaltige wissenschaftliche Begründung dafür ins Feld führen kann. Und die gibt es praktisch nicht. Zugleich bleibt das europäische Zulassungsverfahren erhalten. Das heißt, es dürfen nur Genpflanzen angebaut werden, die von der EU genehmigt worden sind. Das ist ganz im Sinne der vielbeschworenen Subsidiarität. Die europäische Ebene soll nämlich nur das regeln, was sie besser kann. Und dass angesichts des Binnenmarkts ohne Grenzen für Waren und Produkte die Zulassung neuer Sorten von Genmais oder Genkartoffeln nur zentral erfolgen kann, liegt auf der Hand. Aber was dann konkret auf den Äckern in Bayern oder Thüringen wächst, das muss nicht in Brüssel entschieden werden. Nun ist die EU-Kommission nicht plötzlich zu einem Vorreiter der nationalen und regionalen Freiheiten geworden. Die Brüsseler Behörde will sich mit der neuen Flexibilität aus einem Dilemma befreien. Die europäischen Verbraucher haben, im Gegensatz zu den amerikanischen, eine große Abneigung gegen Genfood. Und daher stehen auch viele EU-Regierungen der Zulassung von neuen Genpflanzen sehr skeptisch gegenüber, darunter die deutsche. Im Rat der Mitgliedstaaten kam daher nie die notwendige Mehrheit für die Zulassung neuer Genpflanzen zustande, obwohl die wissenschaftlichen Fachgremien diese Sorten für unbedenklich erklärt hatten. Nach den gegenwärtigen Regeln ist es dann an der EU-Kommission zu entscheiden. Aber angesichts der Stimmung im europäischen Volk traute die sich auch nicht so richtig. Das Ergebnis ist, dass seit vielen Jahren kaum neue Gensorten in Europa auf den Markt kamen. Und das ist die eigentliche Stoßrichtung des heutigen Kommissionsvorschlages. Brüssel will eine Art Kuhhandel. Die genkritischen Länder bekommen die Freiheit, den Anbau zu verbieten. Im Gegenzug hofft die Kommission, dass sie dann nicht mehr die Zulassung neuer genveränderter Pflanzen und Saaten blockieren. Egal, ob man das gut findet oder nicht, ob man für die grüne Gentechnik ist oder dagegen. Der Vorschlag der EU-Kommission ist nicht zu Ende gedacht. Denn auch wenn Deutschland den Anbau von Genpflanzen verbieten sollte, die Sporen solcher Pflanzen können doch zum Beispiel aus Belgien herüberwehen und konventionelles Saatgut hierzulande verunreinigen. Die EU-Kommission wurde schon vor längerer Zeit aufgefordert, klare Abstandsregeln für genveränderte und konventionelle Pflanzen auszuarbeiten. Diesem Auftrag ist sie aber bis jetzt nicht nachgekommen. Und noch etwas hätte die Kommission schon längst in Angriff nehmen müssen, nämlich das Verfahren für die Zulassung von Genpflanzen transparenter und sicherer zu machen. Derzeit geschieht das weitgehend hinter verschlossenen Türen durch die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA. An deren Risikoabschätzungen werden aber immer wieder Zweifel geäußert. Und so bleibt der jetzige Vorstoß Stückwerk. Ein Kommentar von Martin Bohne. Anfang Juni haben Angela Merkel und Dmitri Medvedev bei ihren Gesprächen auf Schloss Merseberg vereinbart, dass die EU und Russland sicherheitspolitisch künftig enger zusammenarbeiten sollen. Als Nagelprobe dafür hat die Bundeskanzlerin den Transnistrien-Konflikt vorgeschlagen. Ein Konflikt, der Anfang der 90er Jahre seinen Höhepunkt erreichte und seitdem dumpf vor sich her schwelt. Alle internationalen Versuche, in dem Konflikt zu vermitteln, liefen bisher ins Leere. Das, so die Idee von Merkel und Medvedev, soll sich nun ändern. Klingt gut, die Frage ist aber, ob es sich auch realisieren lässt. Gesine Dornblüt über den deutsch-russischen Versuch, ein Wunder zu vollbringen. Schnurgerade zieht sich die Straße des 25. Oktober durch Tiraspol, die Hauptstadt von Transnistrien. Frauen in Kitteln bepflanzen Blumenbeete. Rote Fahnen wehen, Propaganda tönt aus Lautsprechern. Auf dem Mittelstreifen kündet eine Tafel vom Stolz auf die transnistrische Moldauische Republik. So nennt sich der Pseudostaat offiziell selbst. Transnistrien hat einen Präsidenten, eine Hymne und ein Parlament. Der Unternehmer Juri Kusmenko ist einer der Abgeordneten. Er spricht von Reformen. Ich träume von einem freien, wirtschaftlich und politisch unabhängigen, glücklichen und wohlhabenden Staat Transnistrien. Aus diesem Traum wird in nächster Zeit wahrscheinlich nichts. Russland unterstützt Transnistrien zwar militärisch und wirtschaftlich, anerkannt hat es Transnistrien deshalb noch lange nicht. Die Europäische Union fordert die Wiedervereinigung Transnistriens mit der Republik Moldau und hat in den letzten Jahren versucht, die Separatisten mit Druck in die Knie zu zwingen. So erteilte die EU Regierungsvertretern aus Tiraspol keine Visa und sie schickte Grenzpolizisten und Zollbeamte an die ukrainisch-transnistrische Grenze, um den Schmuggel nach Transnistrien zu unterbinden und das Regime damit auszuhungern. Mit mäßigem Erfolg. Die jüngste Erklärung Merkels und Medvedevs, nach der die EU und Russland nun gemeinsam über eine Lösung des Transnistrien-Konflikts beraten sollen, kam für die Transnistrier überraschend. Auch für den Außenminister des Pseudostaates, Wladimir Jastrebtschak. Unsere Beziehung zur Europäischen Union ähnelte bisher der Beziehung zum Mond. Er existiert zwar, aber er ist weit weg. Er ist kalt und er wärmt nicht. Und zudem gibt es manchmal Mondfinsternisse und die verursachen Katastrophen. So ähnlich war es bisher mit der EU. Wir sahen sie am Horizont, aber die EU hat nie irgendetwas unternommen, um unsere Beziehungen aufzutauen. Gerade deshalb begrüße er eine gemeinsame europäisch-russische Initiative, meint Jastrebtschak. Allerdings möchte ich bemerken, dass der Schlüssel für die Konfliktlösung bei uns liegt. Wir, die Republik Moldau und Transnistrien, müssen uns als gleichberechtigte Partner einigen. Auch die Regierung in der moldauischen Hauptstadt Chișinău sieht den Vorstoß von Merkel und Medvedev positiv. In der Republik Moldau regiert seit dem vergangenen Jahr ein pro-westliches Parteienbündnis. Deren Vertreter geben sich ausgesprochen pragmatisch. Bisher hatten die Moldauer Russland immer als eine Konfliktpartei betrachtet, die einseitig die Transnistrier unterstütze. Sie empfanden vor allem die russische Militärpräsenz im abgespaltenen Landstrich als Bedrohung. Nun müsse man offen sein, meint der stellvertretende Premierminister der Republik Moldau, Viktor Asipov. Da Russland die Machthaber in Tiraspol maßgeblich unterstützt, kann es vielleicht auch eine sehr wichtige Rolle bei der Lösung des Konfliktes spielen. Dementsprechend sollten wir Russland jetzt nicht mit Anschuldigungen überhäufen, sondern wir müssen versuchen, die Vertreter der russischen Regierung davon zu überzeugen, ihre Position derjenigen unserer westlichen Partner anzunähern. Die Moldauer verlangen unter anderem, dass Russland seine Truppen aus Transnistrien abzieht. Außerdem lagern dort noch knapp 20.000 Tonnen Kriegsgerät aus der Sowjetzeit. Für einen stabilen Frieden ist es wichtig, dass es keine Waffen gibt. Schon Tschechow hat geschrieben, wenn im ersten Akt eines Theaterstückes die Waffe an der Wand hängt, dann wird aus ihr im zweiten Akt unbedingt geschossen. Wir brauchen die Demilitarisierung. Bundeskanzlerin Merkel hat den Transnistrien-Konflikt auch deshalb für die gemeinsame europäisch-russische Zusammenarbeit vorgeschlagen, weil sie den Konflikt am Dniester offenbar für relativ leicht zu lösen hält. Anders als bei den übrigen Konflikten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ist er nicht ethnisch begründet. Auf beiden Seiten des Dniester leben Rumänen, Ukrainer und Russen friedlich zusammen. Den Konflikt deshalb als leicht zu bezeichnen, sei aber falsch, warnt der transnistrische Politiker Wladimir Jastrebtschak. Wenn der Konflikt wirklich so leicht zu lösen wäre, dann wäre das innerhalb der letzten 20 Jahre wohl geschehen. Der moldauisch-transnistrische Konflikt hat viele Aspekte, die sehr eng miteinander verknüpft sind. Diesen Knoten zu entwirren ist schwierig. Wir haben gegenseitige Vorbehalte in den Eigentumsfragen. Wir streiten über die Möglichkeiten eigenständiger Außenwirtschaftsbeziehungen der transnistrischen Unternehmen und wir sind unterschiedlicher Ansicht über die Gründe, die dazu geführt haben, dass wir jetzt zwei Staaten am Dniester haben. Immerhin, Jastrebtschak schließt eine Wiedervereinigung mit der Republik Moldau nicht kategorisch aus. Wenn man den Gesetzen der Geometrie glaubt, dann kreuzen sich selbst zwei Parallelen irgendwo in der Unendlichkeit. Man mag es nicht glauben, aber rein statistisch betrachtet ist es so. Deutsche Staatsbürger sind mittlerweile die größte Zuwanderergruppe in Österreich. Eine Arbeits- und Studienmigration, die in der Alpenrepublik deutliche Spuren hinterlässt. Die Piefkes gelten als akkurat, fleißig und überdurchschnittlich gut gebildet. Und genau das scheint die Österreicher ganz besonders zu nerven. Was wiederum dazu führt, dass deutsche Migranten noch enger als bisher zusammenrücken, nach dem Motto: Gemeinsam sind wir, Naja, Sie wissen schon. Andrea Mühlberger über die Piefke Connection, nicht nur am Stammtisch. Wenn sich die deutsche Community in Wien zur Donaugrille trifft, dürfen Würstel noch Würstchen heißen, Weinschorle kühl statt im landläufigen Spritzen die Gemüter und nicht die Gelsen, sondern die Mücken werden in der lauen Sommernacht zur Plage. Ja, ich kann auch Grüß Gott sagen, die wissen sofort, dass ich kein Österreicher bin. Es wird wahrscheinlich bekannt sein, dass die Deutschen jetzt nicht unbedingt positiv aufgenommen werden in Österreich. Man ist halt doch noch der Piefke. Piefkes unter sich und das tut manchmal richtig gut. Es ist schon schön, dass es zumindest einen Ort gibt, an dem man sich dann trifft und sich einfach austauschen kann und dass man merkt, das ist tatsächlich nicht nur Einbildung, weil manchmal denkt man, man ist ja auch total bescheuert in der Wahrnehmung. Aber es geht ja tatsächlich vielen immer mal wieder in bestimmten Situationen so, dass man sich aufgrund des Deutschseins angegriffen fühlt oder so, dass bestimmte Reaktionen auch deswegen passieren, weil man dann einfach sehr deutsch rüberkommt. Anstatt dass sie sagen, ja, die Deutschen sind uns vielleicht die Nächsten, aber man hat natürlich da immer Neid. Man ist halt im Fußball nicht so gut. Das projiziert sich dann halt auf alle Bereiche. Das ist irgendwie fast schon mit in die Wiege gelegt, dass die Österreicher einfach nicht unbedingt ein positives Bild von den Deutschen haben dürfen. Jockel Weichert lebt schon seit 11 Jahren im österreichischen Exil, freiwillig. Denn wie die meisten Deutschen fühlt er sich in Wien pudelwohl. Viele haben super Jobs im Kulturbetrieb, in der Medien- und Finanzwelt, bei Werbeagenturen. Obwohl es sprachlich keine Schwierigkeiten geben sollte, werden die Deutschen aber oft missverstanden. Und weil es fast allen so geht, hat Jockel Weichert vor 2 Jahren ein Netzwerk für alle Exildeutschen gegründet, die Piefke Connection. Der Sinn und Zweck ist eigentlich, Deutsche miteinander zu verbinden, die in Österreich leben und arbeiten. Leute freuen sich, wenn sie sich irgendwie bei solchen Events treffen können und mal wieder schnacken können. Und das Lustige ist, da lernen sich Leute kennen, die sich in Deutschland höchstwahrscheinlich nie über den Weg laufen würden. Das Schicksal Migration verbindet eben. Andrea Mühlberger über deutsche Migranten in Österreich und ihren Versuch in der Alpenrepublik, trotz Vorurteile, zu überleben. So viel im Europa-Report heute.